SWR 2 Hörspiel. Mansfield Park von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Hörspielbearbeitung und Regie Iris Trögelkamp. Komposition Martina Eisenreich. Teil 2. Sir Thomas im Haus? Wie soll man die Bestürzung der ganzen Gesellschaft beschreiben? Für die meisten war es ein Augenblick schieren Entsetzens. Was wird aus uns werden? Was sollen wir jetzt tun? Ich muss mich nicht vor ihm verstecken. Wir müssen jetzt sofort in den Salon. Maria war in diesem Moment die mutigste und schloss sich Julia an. Soll ich mitkommen? Gerade der Umstand, der Julia vertrieben hatte, war für Maria die schönste Ermunterung. Dass Henry Crawford in einem solchen Augenblick, einem Augenblick von so großer Tragweite und Bedeutung, ihre Hand festgehalten hatte, wog eine Ewigkeit aus Angst und Zweifeln auf. Soll ich nicht lieber mitkommen? Für sie war es der Beweis seiner ernsthaften Absichten. Und damit fühlte sie sich sogar der Begegnung mit ihrem Vater gewachsen. Wäre es nicht besser, wenn ich mitkäme? Sie machte sich auf den Weg, ohne im Mindesten auf Mr. Rushworth zu achten. Ich rate Ihnen, Sir Thomas unbedingt jetzt sofort die Aufwartung zu machen. Fanny schwanden fast die Sinne. All die Angst, mit der sie früher stets ihrem Onkel begegnet war, kehrte zurück. Und zudem bedauerte sie ihn und auch die Mehrzahl der anderen beim Gedanken an die Enthüllungen, die ihnen bevorstanden. Und die Sorge um Edmund war gar nicht in Worte zu fassen. Während die drei anderen... Die unerwartet frühe Ankunft von Sir Thomas ist höchst unwillkommen. Die jetzt keine Rücksicht mehr nehmen mussten. Ich wünschte, er hätte doppelt so lang für seine Überfahrt gebraucht. Ihrem Ärger ungeniert Luft machten. Wäre er doch überhaupt auf Antigua geblieben. Die Crawfords nahmen die Sache ernster als Mr. Yates. Denn sie kannten die Familie besser und verabschiedeten sich mit der Bitte, sie bei den anderen zu entschuldigen. Wo ist Fanny? Wieso sehe ich meine kleine Fanny nicht? Als Sir Thomas sie entdeckte, kam er ihr mit einer Herzlichkeit entgegen, die sie erstaunte und überwältigte. Er nannte sie seine liebe Fanny, küsste sie innig. Oh, wie sehr du gewachsen bist. Und alles, was sie sonst an seiner würdevollen Art eingeschüchtert hatte, schien unter dieser Zärtlichkeit verschwunden. Was für ein schöner Tag. Er führte sie näher ans Licht und musterte sie erneut. Wie ausdrucksvoll dein Gesicht und deine Figur. Dann erkundigte er sich nach ihrer Familie, insbesondere nach William. Und das in so freundlichem Ton, dass sie sich Vorwürfe dafür machte, dass sie ihm so wenig Liebe entgegengebracht und seine Rückkehr für ein Unglück gehalten hatte. Mr. Rushworth wurde nicht vergessen. Zur Begrüßung hatte er bereits einen äußerst herzlichen Händedruck bekommen und nun wurde er persönlich in alle Angelegenheiten von Mansfield einbezogen. An Mr. Rushworths Erscheinung gab es nichts auszusetzen. Und Sir Thomas fand ihn schon jetzt sympathisch. Ein Schälchen Suppe, mein lieber Sir Thomas. Das würde Sie viel besser erquicken als Tee. Nehmen Sie doch ein Schälchen Suppe. Besorgt wie eh und je um jedermanns Wohl. Was, Mrs. Norris? Aber glauben Sie mir, ein Tee genügt vollkommen. Dann solltest du jetzt gleich den Tee kommen lassen, liebe Schwester. Du solltest Baddeley ein wenig zur Eile eintreiben. Mir scheint, er ist heute später dran als sonst. Was meinst du, mein Lieber? Womit sich die jungen Leute zuletzt die Zeit vertrieben haben? Mit der Schauspielerei. Tatsächlich. Wir alle haben unsere Leidenschaft für das Theater entdeckt. Und was habt ihr gespielt? Sie werden dir alles erzählen. Dieses alles ist rasch erzählt. Aber wir wollen dich jetzt nicht damit langweilen, Vater. Du sollst dich erst ausruhen und wirst morgen noch genug zu hören bekommen. Gerade in den letzten Tagen haben wir versucht, ein paar Szenen einzustudieren, nur zu unserer eigenen Zerstreuung und als Unterhaltung für unsere Mutter, kaum der Rede wert. Es regnet ja ununterbrochen, praktisch seit Anfang Oktober. Ganze Tage waren wir ans Haus gefesselt. Ich habe meine Flinte kaum noch angerührt. Nun wird es aber Zeit, meinem geliebten Zimmer einen Besuch abzustatten. Wir müssen etwas tun. Und es wird Zeit, an unsere Besucher zu denken. Maria, die im Geiste noch immer ihre Hand an Henry Crawfords Herzen spürte, dachte kaum an etwas anderes. Wo hast du Miss Crawford zurückgelassen, Fanny? Sie lassen sich entschuldigen. Dann ist der arme Yates ja ganz allein im Billardzimmer. Ich gehe und hole ihn. Er kann uns zur Seite stehen, wenn alles herauskommt. Doch, er war es. Ein Straßenräuber. Sir Thomas hatte nicht schlecht gestaunt, als er sah, dass in seinem Zimmer Kerzen brannten. Und als er sich umblickte, fand er auch andere Spuren und überhaupt eine gewisse Unordnung. Besonders fiel ihm auf, dass der Bücherschrank beiseite gerückt war, der zuvor die Tür zum Billardzimmer verdeckt hatte. Im selben Augenblick, in dem Yates Sir Thomas vor sich sah und dazu Erschrecken mit einer Überzeugungskraft zum Ausdruck brachte, wie man sie zuvor von ihm auf dieser Bühne nicht gesehen hatte, betrat Tom Bertram den Raum durch die Tür am anderen Ende. Der strenge und zugleich verblüffte Blick des Vaters und die allmähliche Verwandlung des leidenschaftlichen Barons Wildenheim in den sittsamen und verbindlichen Mr. Yates, der sich mit einer Verneigung bei Sir Thomas Bertram entschuldigte, waren ein solches Meisterstück echter Schauspielkunst, dass Tom es unter keinen Umständen hätte missen wollen. Ja, wen darf ich denn da begrüßen? Sir Thomas begrüßte Mr. Yates mit allen äußeren Zeichen der Herzlichkeit, die von einem Mann seiner Stellung zu erwarten waren, war aber in Wirklichkeit keineswegs erfreut darüber, dass er überhaupt seine Bekanntschaft machte. Mr. Yates' Familie und deren Verhältnisse waren ihm hinlänglich bekannt und ihn als Mr. Yates ist ein besonderer Freund der Familie vorgestellt zu bekommen, behagte ihm gar nicht. Dessen unbekümmerte Art und Gesprächigkeit binnen nur 5 Minuten weckten schon beinahe den Anschein, dass Mr. Yates von ihnen beiden derjenige war, der sich an diesem Orte mehr zu Hause fühlte. Ich komme gerade aus eurem Theater. Die Nähe zu meinem Zimmer, ja, in jeder Hinsicht hat es mich überrascht. Denn ich hatte ja nicht die leiseste Ahnung, welche Ausmaße eure Schauspielerei angenommen hat. Mein Freund Yates hat den Bacillus aus Ecclesford mitgebracht. Und er breitete sich aus, wie es in solchen Fällen stets zu sein pflegt, Vater. Schneller vielleicht sogar, weil du uns zu dergleichen früher oft ermuntert hast. Es war, als kehrten wir auf vertrautes Terrain zurück. Um die Wahrheit zu sagen, Sir Thomas, wir waren mitten bei der Probe, als sie am heutigen Abend eintrafen. Wir wollten die ersten 3 Akte durchspielen. Und alles in allem ging es gar nicht schlecht. Nie hätte Fanny gedacht, dass sie einmal mit ansehen müsste, wie Edmund von seinem Vater mit einem derart vorwurfsvollen Blick bedacht würde. Und der Gedanke, dass er ihn ja in gewissem Maße verdient hatte, machte es nur umso schmerzlicher für sie. Auf dein Urteil, Edmund, habe ich mich verlassen, schien Sir Thomas Blake zu sagen. Wie konntest du so etwas tun? In Gedanken kniete sie vor ihrem Onkel nieder und in ihrem tiefsten Inneren flehte sie: Nein, nicht ihn. Schau alle anderen so an, aber nicht aber ihn. Wenn sie uns morgen Abend die Ehre ihrer Gesellschaft erweisen wollen, dann soll mir um das Ergebnis nicht bange sein. Wir bitten Sie natürlich um Nachsicht. Meine Nachsicht sollen Sie bekommen, Sir. Doch ohne weitere Probe. Ich will bei meiner Rückkehr glücklich und zufrieden sein. In den letzten Briefen aus Mansfield war von Mr. und Miss Crawford die Rede. Hat sich die Bekanntschaft als Bereicherung erwiesen? Mr. Crawford ist ein ausgesprochen angenehmer Gentleman. Und seine Schwester ist ein reizendes, elegantes, lebhaftes Mädchen. Ich will nicht sagen, dass er kein Gentleman ist, alles in allem betrachtet. Aber Sie sollten Ihrem Vater doch sagen, dass er noch nicht einmal 1,70 groß ist. Sonst erwartet er am Ende noch einen gut aussehenden Mann. Eine Person gab es allerdings im Haus, bei der es nicht genügen würde, wenn Sir Thomas ihr seine Ansichten allein durch sein Verhalten zu verstehen gäbe. Ich weiß, wie groß, wie verdientermaßen groß ihr Einfluss auf Lady Bertram und die Kinder ist. Und deshalb betrübt es mich umso mehr, dass sie... Und wenn wir nicht gehandelt hätten, hätte ihn bestimmt ein anderes Mädchen weggeschnappt. Schließlich gab es genug davon. Aber ich habe nichts unversucht gelassen. Ich hätte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um meine Schwester zu dem Besuch zu überreden. Und am Ende ist es mir ja dann auch gelungen. Mr. Rushworths Auftreten ist nicht eben beeindruckend, aber es hat mich gefreut, dass er gestern Abend doch immerhin zu einem Thema eine klare Meinung hatte. Eine ruhige Familienzusammenkunft war ihm eindeutig lieber als das umtriebige Durcheinander der Schauspielerei. Damit hat er mir wirklich aus der Seele gesprochen. Allerdings. Und je besser Sie ihn kennenlernen, desto mehr wird er Ihnen gefallen. Er ist keine glanzvolle Erscheinung, aber er hat 1000 gute Eigenschaften. Und er blickt so bereitwillig zu Ihnen auf, dass man mich deswegen sogar schon ausgelacht hat, denn alle glauben, es sei mein Werk. Erschöpft von ihren Ausflüchten und entwaffnet durch die Schmeicheleien seiner Schwägerin, verfolgte Sir Thomas das Thema nicht weiter und musste sich damit abfinden, dass bei Mrs. Norris, wenn es um das Wohlergehen ihrer Lieben ging, die Gutmütigkeit bisweilen größer war als die Vernunft. Sir Thomas war guter Hoffnung, dass ein oder zwei weitere Tage genügen würden, um jede sichtbare Erinnerung an das Vorgefallene zu tilgen. Und er verbrannte sämtliche ungebundenen Exemplare der Liebesschwüre im Haus, die ihm unter die Augen kamen. Es war ein trauriger, sorgenvoller Tag. Ein paar wenigen Augenblicken fiebernder Freude folgten Stunden schwerer Bekümmernis. Henry Crawford war zurückgekehrt und wurde ins Frühstückszimmer geführt, wo fast die ganze Familie versammelt war. Sir Thomas erschien bald darauf und Maria verfolgte mit freudiger Erregung, wie der Mann, den sie liebte, ihrem Vater vorgestellt wurde. Aus Bath, London, York, wo immer ich sein mag, von jedem Ort in England will ich zu Ihnen kommen. Binnen einer Stunde will ich auf dem Weg sein. Gibt es Pläne, die Theateraufführung nach der gegenwärtigen glücklichen Unterbrechung wieder aufzunehmen. In dem Fall würde ich jederzeit nach Mansfield zurückkehren. Ich bedauere Ihren Aufbruch. Doch was das Stück angeht, das ist vorbei. Ein für alle Mal. Miss Bertram? Agatha. Und ich. Er konnte lange von Notwendigkeit sprechen, aber sie wusste, wie unabhängig er war. Ihre Hand fest an mein Herz gedrückt. Die Hand, mit der sich die ihre so fest ans Herz gedrückt hatte. Noch einmal möchte ich ihre Hand halten. Die Hand und das Herz waren nun gleichermaßen reg und tatenlos. Ihr Mut hielt sie aufrecht, doch ihr Verstand litt Höllenqualen. Wie gern bliebe ich hier. Lange musste sie es nicht aushalten, sich Worte anzuhören, die zu seinen Taten im Widerspruch standen. Musste nicht lange den Aufruhr ihrer Gefühle hinter den Ansprüchen der Geselligkeit verbergen. Denn schon bald gebot die Höflichkeit gegenüber den anderen, dass er sich von ihr abwandte. Und der Abschiedsbesuch, zu dem er nun offen erklärt wurde, fiel sehr kurz aus. Ein oder zwei Tage später war auch Mr. Yates abgereist. An seinem Aufbruch war Sir Thomas am meisten gelegen. Schon für sich genommen war er lästig, aber als Toms Freund und als Verehrer Julias erregte er Anstoß. Zu guter Letzt hoffte Sir Thomas... Leben Sie wohl, Mr. Yates. Auch noch das schlimmste Stück loszuwerden, das ihn weiterhin an die ganze Sache erinnerte. Ein Objekt, das ihm sonst vielleicht Verdruss bereitet hätte, konnte Mrs. Norris ihm aus den Augen schaffen. Der Vorhang, über dessen Entstehung sie mit solcher Sparsamkeit und so großem Erfolg die Aufsicht geführt hatte, wanderte mit ihr in ihr Häuschen, wo sie zufällig gerade ganz dringend grünen Vries benötigte. Ich wünschte, mein Vater wüsste besser, wie viel Aufmerksamkeit Mr. und Mrs. Crawford meiner Mutter und meinen Schwestern in der Zeit, in der er fort war, geschenkt haben. Ich fürchte, jetzt fühlen sie sich zurückgesetzt. Wenn er besser mit ihnen bekannt wäre, würde er ihre Gesellschaft gebührend würdigen. Schließlich sind sie genau die Art von Menschen, die er schätzt. Vielleicht bin ich ernsthafter als andere. Mir werden die Abende nicht lang. Vermutlich hast du recht, Fanny. Unsere Abende sind wohl wirklich nur wieder, wie sie früher waren. Aber was ein paar Wochen doch bewirken können. Mir kam es vor, als wären wir nie zuvor so lebendig gewesen. Ich freue mich, wenn mein Onkel von Westindien erzählt. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Aber ich bin wohl einfach anders als andere Menschen. Wie kommst du auf so eine Idee? Möchtest du hören, dass du nur in einem einzigen Punkt anders bist als andere? Nämlich, dass du klüger und besonnener bist als sie. Wenn du Komplimente hören willst, musst du nur zu meinem Vater gehen. Er wird dir diesen Wunsch erfüllen. Dein Onkel findet, du bist eine Schönheit, liebe Fanny. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Du wächst zu einer schönen Frau heran. Ach, sag doch sowas nicht. Dein Onkel ist dir durch und durch gewogen. Und ich wünschte nur, du würdest öfter mit ihm reden. Du gehörst zu denen in der abendlichen Runde, die gar zu still sind. Aber ich rede öfter mit ihm als früher. Ganz bestimmt. Hast du nicht gehört, wie ich ihn gestern Abend nach dem Sklavenhandel gefragt habe? Das habe ich. Und hatte gehofft, weitere Fragen würden folgen. Es hätte deinem Onkel gefallen, wenn du dich weiter erkundigt hättest. Und das hätte ich auch gern. Aber es herrschte eine solche Totenstille. Und solange meine Cousinen dabei saßen und kein Wort sprachen und das Thema sie anscheinend kein bisschen interessierte, wollte ich nicht. Es hätte ausgesehen, als ob ich mich auf ihre Kosten herausstellen wollte, indem ich Neugier zeigte und Interesse an seinen Auskünften. All das, was er sich doch bestimmt von seinen Töchtern auch wünscht. Miss Crawford hatte ganz recht mit dem, was sie neulich einmal gesagt hat. Dass du dich beinahe genauso viel davor fürchtest, Lob und Aufmerksamkeit zu bekommen, wie andere Frauen davor, dies nicht zu bekommen. Sie ist eine gute Beobachterin. Ich kenne keinen anderen, der einen so guten Blick für den Charakter eines Menschen hat. Für eine so junge Frau ist es wirklich bemerkenswert. Ich frage mich, was sie wohl über meinen Vater denkt. Ich hoffe nur, sie glaubt nicht, er hätte etwas gegen sie. Sie kann sich viel zu sehr darauf verlassen, dass die anderen sie allesamt hochschätzt. Morgen ist mein Onkel, soviel ich weiß, zum Dinner auf Southerton und du und Tom auch. Ich hoffe, mein Onkel mag Mr. Rushworth auch danach noch wie bisher. Das ist unmöglich, Fanny. Nach dem morgigen Besuch wird er noch weniger von ihm halten, denn wir werden 5 Stunden in seiner Gesellschaft verbringen. Ich fürchte bereits jetzt den Stumpfsinn dieses Tages. Mir tun sie alle drei leid. Und ich gäbe etwas dafür, wären Rushworth und Maria sich nie begegnet. Es bedurfte keines besonderen Scharfsinns, um zu erkennen, dass Maria gegenüber Mr. Rushworth bestenfalls etwas wie Gleichgültigkeit empfand. Sie schenkte ihm nur wenig Aufmerksamkeit und behandelte ihn kühl. Sie konnte ihn nicht lieben, liebte ihn nicht. So dass Sir Thomas beschloss, ihr ins Gewissen zu reden. Maria, hast du Mr. Rushworth etwas voreilig angenommen? Ich danke dir für deine große Aufmerksamkeit und für deine väterliche Fürsorge. Aber du bist im Irrtum, wenn du glaubst, ich habe auch nur mindestens den Wunsch, die Verlobung zu lösen. Oder dass ich meine Meinung geändert habe. Sir Thomas war zufrieden. Zu gern zufrieden vielleicht. Und wenn Maria jetzt mit solcher Bestimmtheit von ihrem Glück mit ihm sprechen konnte, obwohl sie ganz sicher nicht von Vorurteilen oder blinder Verliebtheit geleitet wurde, dann musste man ihr doch glauben. Mr. Rushworth fieberte der Hochzeit fast ebenso ungeduldig entgegen wie Maria selbst. Seelisch war sie bestens gerüstet. Der Hass auf ihr Elternhaus, dessen Enge und Eintönigkeit, die Verzweiflung einer enttäuschten Liebe und Verachtung für ihren künftigen Ehemann waren eine gute Vorbereitung für die Ehe. Es war eine sehr standesgemäße Hochzeit. Das junge Paar hatte vor, schon wenige Tage später nach Brighton zu reisen, wo sie für einige Wochen ein Haus mieten wollten. Julia sollte die beiden dorthin begleiten. Ihre Abreise bedeutete für das Leben auf Mansfield eine weitere große Veränderung. Eine Lücke, die nicht so schnell zu füllen war. Der Kreis der Familie war nun sehr klein geworden. Und auch wenn Maria und Julia in jüngster Zeit wenig zu dessen Fröhlichkeit beigetragen hatten, fehlten sie nun doch. Es ist hübsch hier. Sehr hübsch. Das waren der Ursprung und die Art jenes vertrauten Umgangs, der sich binnen der ersten beiden Wochen nach Abreise der Mrs. Bertram zwischen Fanny und dem Pfarrhaus ergab. Die Schönheit und die Anlage dieses Gartens beeindrucken mich von Mal zu Mal mehr. Eine Vertrautheit, die hauptsächlich von Miss Crawfords Wunsch nach Abwechslung herrührte und wenig Widerhall in Fannys Empfindungen fand. Alle zwei oder drei Tage ging Fanny sie besuchen. Es schien eine Art Faszination. Vor 3 Jahren war hier nichts als ein Gebüsch am oberen Ende des Feldes. Keiner schenkte ihm Beachtung, keiner kam auf die Idee, dass man daraus etwas machen könnte. Und vielleicht haben wir in 3 weiteren Jahren vergessen, wie er vorher war. Die Fähigkeiten des Gedächtnisses, seine Irrtümer. All das ist so unbegreiflich, dass man nur darüber staunen kann. Erinnerung ist manchmal so stark, so nützlich und ein andermal so verworren und so schwach und so wieder anderen Zeiten so tyrannisch und unbezähmbar. Ach, wie bitte? Eigentlich steht es mir ja nicht zu, zu loben. Aber ich bewundere wirklich den Geschmack, den Mrs. Grant mit all dem hier bewiesen hat. Es ist so eine stille Einfachheit. Alles ist angemessen. Ja, für einen Ort wie diesen macht es sich nicht schlecht. An so einem Ort erwartet man ja nichts Großes. Dieses Grün, wie schön, wie willkommen, wie wunderbar alles, was das ganze Jahr über grün ist. Und wenn man darüber nachdenkt, was für eine unglaubliche Laune der Natur. Sie werden mich für eine Schwärmerin halten. Um die Wahrheit zu sagen, ich komme mir eher vor wie der berühmte Doge am Hof Ludwigs des 14. und könnte sagen, dass ich nichts Staunenswerteres an diesem Staudengarten finde als die Tatsache, dass ich mich darin befinde. Zu ruhig für Sie, würde ich vermuten. Ja, theoretisch hätte ich das auch gedacht. Aber alles in allem habe ich noch nie einen so glücklichen Sommer verbracht. Obwohl man nicht weiß, wohin es führen mag. Fest steht, ich habe mich weit mehr mit dem Leben auf dem Lande angefreundet, als ich je erwartet hätte. Ich kann es mir sogar unter gewissen Umständen als angenehm vorstellen, die Hälfte des Jahres auf dem Lande zu verbringen. Sehr angenehm sogar. Ein nicht zu großes, doch elegantes Häuschen. Von Verwandtschaft umgeben. Allzeit Verbindung zwischen allen. Umgang mit der besten Gesellschaft der Gegend. Ja. Und wenn man einmal Abwechslung von so munterer Unterhaltung suchte, dann wäre es nichts anderes als ein Tête-à-tête mit dem Menschen, der einem von allen auf der Welt der Liebste ist. An so einem Bild wäre doch nichts, das einem Angst einjagte. Finden Sie nicht auch, Miss Price? Ah, da kommt er. Meine Schwester und Mr. Bertram. Ich bin froh, dass Ihr älterer Vetter abgereist ist, sodass ich ihn nun wieder Mr. Bertram nennen kann. Mr. Edmund Bertram klingt so förmlich, so herablassend, so sehr nach jüngerem Bruder. Das hasse ich. Wie unterschiedlich wir das empfinden. Für meine Ohren klingt Mr. Bertram so kalt und nichtssagend, so ganz ohne alle Wärme und alle Eigenart. Es steht einfach nur für einen Gentleman und das ist alles. Der Name Edmund hingegen, der hat einen edlen Klang. Es ist der Name von Helden, von bekannten Männern, von Königen, Fürsten und Rittern. Ich finde, er atmet den Geist der Ritterlichkeit, der starken Gefühle. Edmund begrüßte die beiden hocherfreut. Was konnte er sich Schöneres wünschen, als die Freundschaft zwischen Zweien, die ihm so sehr am Herzen lagen? Und? Wollen Sie uns denn nicht wegen unserer Unvorsichtigkeit bei dieser Kälte im Freien zu sitzen ausschimpfen? Solange Sie als Übeltäterin zu zweit sind, kann ich über eine ganze Menge hinwegsehen. Lange können Sie nicht gesessen haben, denn als ich nach oben ging, um meinen Schal zu holen, habe ich Sie vom Treppenfenster aus gesehen. Und da spazierten Sie noch. Ich muss schon sagen, ihr zwei seid die enttäuschendsten und herzlosesten Freunde, denen ich je begegnet bin. Ich hätte doch gedacht, dass ich dich ein kleines bisschen erschrecken könnte. Da hoffst du vergebens, liebste Mary. Ich habe meine Sorgen und die liegen auf ganz anderem Gebiet. Die Köchin hat mir gerade gesagt, dass der Truthahn, den es auf keinen Fall vor Sonntag geben sollte, weil ich weiß, dass Dr. Grant an einem Sonntag nach all den Mühen dieses Tages eine umso größere Freude daran gehabt hätte, sich nur noch bis morgen hält. Die Freuden des Hausfrauenlebens auf dem Lande. Ja, da weiß man doch einen Pflanzgärtner oder Geflügelhändler zu schätzen. Mein liebes Kind, empfiehl Dr. Grant für einen Posten in Westminster oder St. Paul's und ich werde glücklich zum Pflanzgärtner oder Geflügelhändler gehen. Aber in Mansfield haben wir so etwas nicht. Ich habe vor, so reich zu sein, dass ich nie Grund zum Klagen habe. Ein gutes Einkommen ist das beste Rezept zum Glücklichsein. Es löst mit Sicherheit alle Myrten- oder Putenfragen. Sie möchten also sehr reich sein. Aber ja, Sie etwa nicht? Ich kann nichts wollen, was zu erhalten so jenseits meiner Möglichkeiten liegt. Meine Absicht ist es lediglich, nicht arm zu sein. Was können Sie schon anderes verlangen, außer einem bescheidenen Einkommen? Ja, seien Sie also rechtschaffen, seien Sie arm, unbedingt. Aber ich werde Sie nicht beneiden. Ich achte vielmehr diejenigen, die rechtschaffen und reich sind. Dass Sie auf Rechtschaffenheit in einem mittleren Maß an weltlichem Wohlstand nicht herabschauen, allein das will ich mir wünschen. Ich muss auf alles herabschauen, was sich mit Unbedeutendem zufrieden gibt, wo es sich auch zu Höherem hätte aufschwingen können. Aber wie sollte meine Rechtschaffenheit sich zu Höherem aufschwingen? Oh, Sie sollten im Parlament sitzen. Oder ja, Sie hätten vor 10 Jahren zur Armee gehen können. Das hilft uns aber nun nicht mehr viel weiter. Und was meinen Platz im Parlament anbetrifft, so werde ich, fürchte ich, warten müssen, bis eine Kammer für jüngere Söhne, die nicht viel zum Leben haben, eingerichtet wird. Ich muss mich verabschieden. Es ist schon spät und ich werde sicher schon vermisst. Ja, Mutter hat bereits nach dir gefragt. Ich bin ja gekommen, um dich zu holen. Wir müssen uns beide verabschieden. Als sie sich schon zum Gehen anschickten, lud Mrs. Grant Edmund ein, doch am nächsten Tag mit ihnen zu essen. Und einer plötzlichen Eingebung folgend, wandte sie sich an Fanny und fragte, ob sie auch das Vergnügen ihrer Gesellschaft hätten. Das war eine so unerhörte Aufmerksamkeit. Etwas so vollkommen Neues in Fannys Leben, dass sie nur verblüfft und verlegen dastand. Und Sie wissen, was es zu essen gibt. Die Köchin besteht darauf, dass wir den Truthahn schon morgen essen. Ich muss schon sagen, Fanny, du hast wirklich großes Glück, dass man dir mit so viel Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit begegnet. Und du solltest dir auch vor Augen halten, dass es sich um etwas ausgesprochen Außergewöhnliches handelt. Denn dir ist hoffentlich klar, dass es für dich im Grunde genommen keine Veranlassung für diese Art von gesellschaftlichem Umgang gibt oder überhaupt dafür, außer Haus zu essen. Du solltest nicht damit rechnen, dass so etwas je wieder geschieht. Ich fühle mich Tante Bertram zu großem Dank verpflichtet. Der Unsinn und die Torheit von Leuten, die sich über ihren gesellschaftlichen Rang erheben wollen, die mehr scheinen wollen, als sie sind, lässt es mir geraten erscheinen, dir noch einen Wink zu geben, Fanny, da du ja nun ohne eine von uns ausgehst. Denke daran, wo immer du bist, musst du die Letzte und die Geringste sein. Ja, Tante. Etwas anderes hätte ich mir nie erlaubt. Henry! Das ist ja eine Überraschung. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. So, so. Rushworth und seine schöne Braut sind in Brighton, höre ich. Ein Glück hat der Mann. Ja, Sie sind schon ungefähr 14 Tage dort, nicht wahr, Miss Price? Und Julia ist bei Ihnen. Und Mr. Yates, nehme ich an, nicht weit fort. Mr. Yates? Oh, von Mr. Yates hören wir nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in den Briefen nach Mansfield Park groß vorkommt. Sie etwa, Miss Price? Der arme Rushworth mit seinen 42 Textstellen. Die wird keiner hier vergessen. Der arme Kerl. Ich sehe noch vor mir, wie er sich abgeplagt hat, wie er daran verzweifelte. Na, mich sollte es wundern, wenn seine bezaubernde Maria je 42 Botschaften von ihm hören wollte. Sie ist zu gut für ihn. Viel zu gut. Sie, Miss Price, waren Mr. Rushworths beste Freundin. Die unerschütterliche Geduld, mit der sie ihm helfen wollten, seine Rolle zu erlernen, ihm zu einem Verstand verhelfen, den die Natur ihm vorenthalten hatte, ihm aus dem Übermaß ihrer eigenen Einsicht ein Heilmittel brauen. Es ist wie ein Traum. Ein schöner Traum. Ich werde an unser Theaterspiel stets mit dem größten Vergnügen zurückdenken. Jeder spürte es. Alle waren wir so lebendig. Nie war ich glücklicher. Nie glücklicher? Nie glücklicher als bei etwas, von dem er gewusst haben muss, wie unverantwortlich es war? Nie glücklicher als bei einem so unehrenhaften, gefühllosen Betragen? Was für ein charakterloser Mensch. Wir hatten Pech, Miss Price. Wir hatten wirklich großes Pech. Eine einzige Woche noch, eine Woche hätte uns gereicht. Was mich anbetrifft, Sir, ist mein Onkel nicht einen Tag zu früh zurückgekehrt. Als er da war, missbilligte er die ganze Unternehmung so durch und durch, dass sie für meine Begriffe auch da schon mehr als weit genug gegangen war. Ich glaube, Sie haben recht. Es war wohl eher vergnüglich als vernünftig. Wir sind über das Ziel hinausgeschossen. Dr. Grant und Mr. Bertram unterhalten sich offenbar über ein sehr interessantes Thema. Ja, das interessanteste Thema der Welt. Mr. Bertram bekommt ein ansehnliches Einkommen, das er nach Herzenslust ausgeben kann, ohne dass er viel dafür tun muss. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird er nicht weniger als 700 im Jahr haben. 700 im Jahr sind ein nettes Sümmchen für einen jüngeren Sohn. Da er natürlich weiterhin zu Hause leben wird, hat er das ganze Geld für seine Menüplaisir zur Verfügung. Und mehr als eine Predigt zu Weihnachten und eine zu Ostern muss er dafür vermutlich nicht leisten. Es amüsiert mich immer wieder, wie schnell die Leute diejenigen für wohlhabend erklären, die um vieles weniger besitzen als sie selbst. Du würdest dich umschauen, Henry, wenn du deine Menüplaisir mit 700 im Jahr bestreiten müsstest. Bertram, ich werde es mir nicht nehmen lassen, zu ihrer ersten Predigt nach Mansfield zu kommen. Ich werde da sein, ausdrücklich, um einem jungen Anfänger Mut zu machen. Miss Price, wollen Sie mich nicht unterstützen, Ihrem Vetter Mut zu machen? Wollen Sie nicht in aller Form versprechen, dass Sie ihn keinen Moment lang aus den Augen lassen und an seinen Lippen hängen werden? Oder allenfalls einmal kurz wegsehen, um einen überwältigend schönen Satz zu notieren? Wann ist es soweit? Ich werde Sie nicht ansehen, Crawford, solange ich kann. Denn bei Ihnen ist es wahrscheinlicher, dass Sie mich aus dem Konzept bringen, als bei jedem anderen. Spürt er denn nicht, was er tut? Umso mehr würde es mich ärgern, Nein. wenn ich sehe, dass Sie es drauf angehen. Er spürt nichts. Er hat nicht die Gefühle, die ein Mensch haben soll. Am nächsten Morgen hatte Henry Crawford seinen Entschluss gefasst. Er würde weitere 14 Tage in Mansfield bleiben. Und? Was meinst du, Mary, wie ich mich an den Tagen, an denen ich nicht auf der Jagd bin, zu amüsieren gedenke? Nun, Spaziergänge und Ausritte mit mir. Was sonst? Nicht ganz. Ich brauche auch Beschäftigung für meinen Geist. Nein, ich habe vor, Fanny Price in mich verliebt zu machen. Fanny Price? Unsinn. Nein, du musst dich schon mit ihren beiden Cousinen zufrieden geben. Aber ich kann ohne Fanny Price nicht zufrieden sein. Nicht ohne, dass ich ein kleines Löchlein in das Herz von Fanny Price bohre. Dir scheint entgangen zu sein, was für eine bemerkenswerte Person sie jetzt ist. Dieser zarte Teint, über den gestern so häufig ein Hauch von Röte huschte, ist unzweifelhaft schön. Und nach dem zu urteilen, was ich von Augen und Mund sehen konnte, zweifle ich nicht, dass Sie Ausdruck genug haben können, wenn Sie einmal etwas auszudrücken haben. Ach, das kommt dir nur so vor, weil keine großen Frauen da waren, an denen du sie messen konntest. Sie ist noch genau wie im Oktober. Ich habe sie schon immer hübsch gefunden. Keine große Schönheit, aber hübsch genug. Ich werde nicht recht klug aus Miss Fanny. Was ist sie für ein Mensch? Ist sie schwermütig? Ist sie wunderlich? Ist sie prüde? Warum war sie so abweisend? Warum sah sie mich so ernst an? Ihre Blicke sagen, ich will dich nicht mögen, ich bin fest entschlossen, dich nicht zu mögen. Und ich antworte, doch, das wird sie. Du Kindskopf, das ist es also, was dich an ihr so reizt. Das ist es. Sie macht sich nichts aus dir. Oh, ich kann nur hoffen, dass du sie nicht ernsthaft unglücklich machst. Es geht ja nur um 2 Wochen. Und wenn 2 Wochen ihr den Todesstoß versetzen, dann war sie ohnehin nicht zu retten. Nein, ich werde ihr nichts zuleide tun, der lieben kleinen Seele. Ich will nur, dass sie mich freundlich ansieht, mich auch einmal anlächelt. Dass sie so denkt wie ich und sich für alles, was mich angeht, interessiert. Dass sie versucht, mich länger in Mansfield festzuhalten. Und bei meiner Abreise fest daran glaubt, dass sie nie wieder glücklich sein kann. Die Bescheidenheit in Person. Wie könnte ich da noch zweifeln? Nun, du wirst hinreichend Gelegenheit haben, ihre Gunst zu gewinnen. Denn wir verbringen viel Zeit miteinander. Und damit überließ sie Fanny ohne weiteren Widerspruch ihrem Schicksal. Einem Schicksal, das, wäre Fannys Herz nicht durch Umstände, von denen Miss Crawford nichts ahnte, so gut gewappnet gewesen, leicht hätte härter ausfallen können, als sie es verdiente. Kaum 10 Tage nach der Aufregung ihrer ersten Einladung zum Dinner fand Fanny sich in noch größerer Aufregung und wartete in der Eingangshalle, im Vorzimmer und auf der Treppe auf den ersten Laut der Kutsche. William, ihr lang abwesender, innig geliebter Bruder, war wieder in England. Außer in den freudigen Augenblicken, die sie in den letzten Monaten dem einen oder anderen besonders klaren oder unverhofften Beweis von Edmunds Freundschaft verdankt hatte, war Fanny noch nie so glücklich gewesen wie bei diesem zwanglosen, gleichberechtigten, unbekümmerten Umgang mit dem Bruder und Freund, der ihr sein Herz ausschüttete und sie in all seine Hoffnungen, Ängste, Pläne und Sorgen, was die lang erwarteten, ehrlich verdienten und zu Recht geschätzten Vorteile einer Beförderung anbetraf, einweihte. Eine so rührende Liebe ließ die beiden in der Gunst all derer steigen, die Sinn für das Gute hatten. Henry Crawford war nicht weniger beeindruckt als alle anderen. Das Mahl war reichhaltig und erlesen. Lassen Sie uns jetzt eine Partie Karten spielen. Was soll ich tun, mein Lieber? Whist oder spekulieren? Was wird mir mehr Spaß machen? Ich empfehle dir das Spekulieren. Nun gut, dann will ich spekulieren, Mrs. Grant. Ich kenne das Spiel nicht, aber Fanny wird es mir schon beibringen. Darf ich mich neben Sie setzen, Lady Bertram? Dann darf ich mir erlauben, es Ihnen und Miss Price gleichermaßen beizubringen. Sir Thomas, Mrs. Norris und Dr. und Mrs. Grant nahmen gemeinsam an dem Tisch Platz, der für Weisheit und Würde bestimmt war. Die übrigen 6 versammelten sich unter dem Kommando von Miss Crawford um einen zweiten. Ich hoffe, Sie haben Ihre Freude an dem Spiel, Lady Bertram. Oh ja, ausgesprochen, sehr unterhaltsam. Ein äußerst merkwürdiges Spiel. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Ich darf nie meine Karten aufdecken und alles andere macht Mr. Crawford. Bertram, jeder bekommt 3. Ich habe Karten. Ihnen noch gar nicht erzählt, was mir gestern auf dem Heimritt passiert ist. Was ist drin? Ich hatte mich verirrt und sah mit einem Mal eine auffallend große und schmucke Kirche auf einer Art Anhöhe zu meiner Rechten. Wer bietet mit? Kurz, ich war nach Thornton Lacey gekommen. Und? Ich gehe noch höher. Wie hat Ihnen gefallen, was Sie sahen? Ausgesprochen gut. Sie sind ein Glückskind. Ich versteigere die Es wird Arbeit für mindestens 5 Sommer geben, bis das Haus bewohnbar ist. Ich biete 2 für die Damen. Nein, nein. Und ich gehe noch höher. So schlimm ist es nicht. Den Wirtschaftshof müssen wir verlegen. Das will ich Ihnen zugestehen. Der Hof muss komplett abgerissen und das Gelände bepflanzt werden, damit man die Schmiede nicht mehr sieht. Ich hatte 2 oder 3 Ideen. Auch ich habe 2 oder 3 Ideen. Ich habe einen Buben. Und eine davon ist, dass ich mich mit einem guten Stück weniger Schmuck und Schönheit zufrieden geben muss. Und ich hoffe, es wird auch allen genügen, denen etwas an mir gelegen ist. Da, ich setze alles aufs Spiel. Ganz die wagemutige Frau, die ich bin. Keine kühle Besonnenheit für mich. Ich bin nicht dazu geboren, still zu sitzen und untätig zu sein. Wenn ich das Spiel verliere, dann nicht, weil ich nichts gewagt habe. Ich decke auf. Ich bitte um Verzeihung, Lady Bertram, aber Sie dürfen Ihre Karten noch nicht aufdecken. Oh. Lassen Sie sie einfach so vor sich liegen. Was immer Sie tun, Sie werden dem Haus ganz von selbst ein herrschaftliches Aussehen verleihen. Aber das ist noch längst nicht alles. Ich biete 1 Dutzend für die Dame. Lass mal sehen, Mary. Lady Bertram bietet 1 Dutzend für die Dame. Nein, nein, 1 Dutzend ist sie nicht wert. Lady Bertram bietet 1 Dutzend. Sie zieht ihr Gebot zurück. Und jetzt weiter. Miss Price, haben Sie das Haus je gesehen? Nein. Ich biete 2 für die Dame. Halt! Und ich gehe noch höher. Sie dürfen die Dame nicht weggeben. Sie haben sie viel zu teuer bezahlt. Und Ihr Bruder bietet nicht einmal den halben Wert. Nein, nein, Sir, Finger weg. Aufdecken. Finger weg. Fanny. Ihre Schwester gibt die Dame nicht her. Ihr Entschluss steht fest. Sie werden die Partie gewinnen. Ganz bestimmt gewinnen sie. Aber Fanny würde viel lieber William gewinnen lassen. Arme Fanny, darf sich nicht selbst beschummeln, auch wenn sie es noch so gern möchte. Mr. Bertram, Sie wissen, was für ein großer Haus- und Gartengestalter Henry ist. Denken Sie an all die großartigen Dinge, die in Gang kamen. Allein dadurch, dass wir alle an einem heißen Augusttag gemeinsam mit ihm die Parkanlagen besichtigt haben. Wir fuhren hin. Wir fuhren zurück. Und was dort geschah, ist gar nicht in Worte zu fassen. Ich weiß nur noch, dass es ein heißer Tag war. Alle liefen hintereinander her und alle waren verwirrt. Heute sehe ich die Dinge mit anderen Augen. Beurteilen Sie mich nicht nach dem, was ich Ihnen damals schien. Fanny, meine liebe Schwester, heute ist Ball in Portsmouth. Wenn ich dort wäre, wäre ich vielleicht dabei. Aber du wärst doch nicht jetzt gern in Portsmouth, William. Nein, Fanny, das nicht. Ich werde noch genug Zeit dort haben und auch zum Tanzen, wenn ich nicht mehr hier bei dir sein kann. Tanzt du gern, Fanny? Ja, sehr. Ich würde gern mit dir auf einen Ball gehen und dich tanzen sehen. Gibt es hier in Northampton denn überhaupt keine Bälle? Fanny ist doch bestimmt eine gute Tänzerin. Nicht wahr, Onkel? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Zuletzt habe ich Fanny als kleines Mädchen tanzen sehen, aber ich denke, wir würden beide finden, dass sie sich der Aufgabe entledigt, wie es einer Dame geziemt. Und vielleicht haben wir ja bald Gelegenheit dazu. Ich hatte bereits das Vergnügen, Ihre Schwester tanzen zu sehen, Mr. Price, und will Ihnen gerne jede Frage, die Sie zu diesem Thema stellen wollen, zu Ihrer vollen Befriedigung beantworten. Aber ich glaube, es sollte ein andermal sein. Eine in unserer Mitte gibt es, die es nicht gern hat, wenn über Miss Price gesprochen wird. Komm, Fanny. Oh, Fanny, was machst du denn noch? Siehst du nicht, dass deine Tante gehen will? Rasch, rasch! Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass der arme alte Wilcox warten muss. Man sollte immer an den Kutscher und die Pferde denken. Ich möchte nicht, William, dass du Northamptonshire verlässt, ohne dass dir dein Wunsch erfüllt wird. Ich möchte euch beide gern tanzen sehen. Du hast von den Bällen in Northampton gesprochen, aber sie wären jetzt nicht ganz das Richtige für uns. Es wäre zu anstrengend für deine Tante. Ein Tanzabend hier zu Hause wäre geeigneter und wenn... Ach, mein lieber Sir Thomas, ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich habe es mir gleich gedacht. Wenn die liebe Julia oder die liebste Mrs. Rushworth zu Hause wären, um den Ball mit ihrer Anwesenheit zu beglücken, dann gäbe es zu Weihnachten einen Ball. William, Bedanke dich bei deinem Onkel. Meine Töchter amüsieren sich in Brighton und sind dort hoffentlich sehr glücklich. Aber der Tanzabend, den ich auf Mansfield geben möchte, soll für Fanny und für ihren Bruder sein. Mrs. Norris hatte es die Sprache verschlagen. Sie sah die Entschlossenheit in seinen Augen. Ein Ball in solchen Zeiten, in Abwesenheit seiner Töchter und sie selbst nicht einmal um Rat gefragt. Damit war der Ball beschlossen. Und noch bevor der Tag um war, waren alle, die es anging, verständigt. Edmund bewegten zu dieser Zeit besonders viele Sorgen. Seine Gedanken kreisten unablässig um zwei wichtige, unmittelbar bevorstehende Ereignisse, die über sein weiteres Schicksal entscheiden würden. Ordination und Heirat. Am 23. wollte er sich in der Gegend von Peterborough mit einem Freund treffen, der in der gleichen Lage war wie er. Und beide sollten im Verlauf der Weihnachtswoche ihre Weihen empfangen. Danach war sein Schicksal zur Hälfte besiegelt. Er würde seine Pflichten übernehmen. Aber die Ehefrau, die diese Pflichten mit ihm teilen, ihnen Leben einhauchen und Sinn geben sollte, hatte er damit noch nicht gewonnen. Er kannte seine eigenen Gefühle. Aber bei Miss Crawford war er sich nicht immer sicher. Alles hängt von einer einzigen Frage ab. Liebt sie mich genug, um auf Dinge zu verzichten, die ihr zuvor unverzichtbar erschienen waren? Liebt sie mich genug, um sie für entbehrlich zu halten? Und auch wenn er diese Frage, die ihn beständig umtrieb, in den meisten Fällen mit Ja beantwortete, lautete die Antwort manchmal auch Nein. Miss Crawford, ich brauche Ihren Rat. Donnerstag war der Tag des Balls. Und am Mittwochmorgen beschloss Fanny, die noch immer nicht entschieden hatte, was sie anziehen sollte, den Rat Berufener einzuholen und sich an Mrs. Grant und ihre Schwester zu wenden. Die Frage des Kleides wäre entschieden. Aber was werden Sie als Halsschmuck tragen? Sie nehmen doch sicher das hübsche Bernsteinkreuz von Ihrem Bruder William? Schon, aber weder weiß ich, wie ich das Kreuz tragen, noch wie ich es ablehnen kann, es zu tragen. Es hat gar kein Bändchen. Sehen Sie doch nur, wie viele ich habe. Bestimmt doppelt so viele, wie ich je trage oder an die ich mich überhaupt erinnere. So, hier. Es ist nichts weiter als ein altes Halsband. Sie müssen mir verzeihen, dass ich mir die Freiheit nehme und mir den Gefallen tun. Wenn ich dies Band trage, werde ich immer an Sie denken und mich erinnern, freundlich Sie zu mir waren. Sie müssen aber auch noch an einen anderen denken, wenn Sie das Halsband tragen. Denken Sie an Henry, denn ursprünglich stammt das Band von ihm. Er hat es mir geschenkt. Und mit dem Band geht auch die Verpflichtung an Sie über, stets an den zu denken, der es zuerst auswählte. Ja, Sie sollen dabei an uns beide denken. Wenn Ihnen die Schwester in den Sinn kommt, dann soll auch der Bruder nicht fern sein. Und mit einer Hast und Verlegenheit, die ihre Gefährtin sehr amüsierte, legte sie das Band zurück in den Kasten und schien entschlossen, entweder ein anderes oder gar keins zu nehmen. Mein liebes Kind. Fürchten Sie, dass es ihm zu sehr schmeicheln wird, wenn er um Ihren hübschen Hals ein Zierstück sieht, das er schon vor 3 Jahren gegen Geld erworben hat, als er noch gar nicht wusste, dass es einen solchen Hals überhaupt gab? Oder vielleicht vermuten Sie auch eine Verschwörung zwischen uns beiden? Stellen Sie sich vor, dass ich dies alles auf seinen Wunsch und mit seinem Wissen tue. Machen Sie keine weiteren Einwände. Ich bitte Sie. Nichts konnte sie davon überzeugen, dass er seine Finger nicht im Spiel hatte. Denn Miss Crawford war unbekümmert als Freundin und anhänglich als Schwester. Fanny, entschuldige, dass ich hier so sitze. Ich wollte zu dir. Und nachdem ich eine Weile vergebens auf dich gewartet hatte, habe ich dein Schreibzeug genommen, um mein Anliegen zu schildern. Jetzt kann ich dir ja selbst erklären, warum ich hier bin. Nämlich, weil ich dich bitten wollte, dies kleine Geschenk anzunehmen. Eine Kette für Williams Kreuz. Ich hoffe, die Kette gefällt dir, Fanny. Ich habe mich bemüht, etwas Schlichtes nach deinem Geschmack zu wählen. In jedem Falle aber wirst du meine gute Absicht zu schätzen wissen und das Kettchen als das betrachten, als was es gemeint ist. Als Zeichen der Zuneigung von einem deiner ältesten Freunde. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Mit Dank allein ist es nicht getan. Ich empfinde so viel mehr, als ich je in Worte fassen kann. Die Güte, die in diesem Geschenk zum Ausdruck kommt, übersteigt... Wenn das alles ist, was du sagen wolltest, Fanny. Nein. Nein. Ich brauche deinen Rat. Oh, ist das schön. Genau so eine Kette habe ich mir gewünscht. Das ist die einzige Art von Schmuck, die ich je besitzen wollte. Sie passt so ganz genau zu meinem Kreuz. Ich muss und werde die beiden Kreuz und Kette zusammentragen. Meine liebe Fanny, du misst diesen Dingen viel zu viel Bedeutung bei. Glaube mir, es gibt nichts auf der Welt, was mir größere Freude macht, als dir eine Freude zu bereiten. Nein, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass keine so ungetrübt, so vollkommen ist. Sie ist ohne Fehl. Und was war das für ein Rat, um den du mich fragen wolltest? Sieh hier, ein Halsband von Miss Crawford. Wenn das Halsband von vornherein für mich bestimmt gewesen wäre, wäre ich nie auf die Idee gekommen, es zurückzugeben. Das Halsband zurückgeben? Nein, liebe Fanny, auf gar keinen Fall. Du würdest sie tief kränken. Warum solltest du sie um eine Freude bringen, die sie so offensichtlich verdient? Aber es handelt sich ja um ein Geschenk ihres Bruders. Sie darf nicht auf den Gedanken kommen, dass es dir nicht willkommen ist. Und die Tatsache, dass es ursprünglich ein Geschenk ihres Bruders war, spielt keine Rolle. Bestimmt ist es schöner als meines und passt besser in einen Ballsaal. Nein, es ist nicht schöner, nicht im Mindesten und für meine Zwecke nicht halb so gut geeignet. Das Kettchen wird sehr viel besser zu Williams Kreuz passen als das Halsband. Für einen Abend, Fanny. Nur für einen einzigen Abend wirst du doch dieses Opfer lieber bringen, als jemandem weh zu tun, dem es ausdrücklich um dein Wohl ging. Trage das Halsband morgen Abend wie versprochen und nimm das Kettchen, das ja nicht ausdrücklich für den Ball bestimmt war, bei alltäglicheren Gelegenheiten. Ich möchte nicht, dass das Verhältnis zwischen den beiden Menschen, die mir auf der ganzen Welt die Liebsten sind, auch nur im Mindesten getrübt wird. Ich bin ihm eine der beiden liebsten Menschen? Aber die andere, die Nummer eins. Nie zuvor habe ich ihn so offen sprechen hören. Es gab keinen Zweifel. Er würde Miss Crawford heiraten. Wenn ich nur glauben könnte, dass Miss Crawford ihn verdiente, dann... Wie anders wäre es dann? Wie viel erträglicher? Ich bin ihm eine der beiden liebsten Menschen auf der Welt. Aber er täuscht sich in ihr. Er schrieb ihr Vorzüge zu, die sie nicht besaß. Ihre Fehler waren unverändert, aber er sah sie nicht mehr. Ich bin ihm eine der beiden liebsten Menschen auf der ganzen Welt. Sie nahm sich vor, jedes Übermaß, alles, was in ihrer Zuneigung zu Edmund an Selbstsucht grenzte, zu überwinden. An ihn so zu denken, wie wohl Miss Crawford an ihn denken durfte, war in ihrem Falle Narretei. Für sie konnte er unter keinen Umständen jemals mehr sein als ein Freund. Nie hätte sie ihrer Fantasie so etwas erlauben dürfen. Ihre Grundsätze waren heldenhaft. Und sie war entschlossen, ihre Pflicht zu tun. Doch da sie zugleich jung war, und nicht frei von natürlichen Empfindungen, war es nicht allzu erstaunlich, dass sie nach all diesen guten Vorsätzen zum Thema Selbstbeherrschung das Stück Papier an sich nahm wie einen unverhofften Schatz und mit den zärtlichsten Gefühlen die folgenden Worte las. Meine allerliebste Fanny. Meine allerliebste Fanny. Du musst mir den Gefallen tun. Du musst mir den Gefallen tun und dies kleine... Nie hatte ein großer Dichter zwei Zeilen zu Papier gebracht, die so hoch geschätzt wurden. Nie hatte ein menschliches Wesen eine so bedeutsame Botschaft zu Papier gebracht, wie Edmund in dieser ganz alltäglichen Notiz. Diese hastig hingeworfenen Zeilen waren makellos. Meine allerliebste Fanny. Der Donnerstag. Der große Tag der Hoffnung und der Freude kam. Miss Price, der Hälfte der Eingeladenen nur dem Namen nach bekannt, sollte der Öffentlichkeit vorgestellt werden und musste folglich als Mittelpunkt des Abends gelten. Wer konnte glücklicher sein als Miss Price? Aber Miss Price war nicht dazu erzogen, in die Gesellschaft eingeführt zu werden. Fände ich Edmund doch nur heute wieder dort. Fanny! Edmund! Ich komme von Dr. Grant. Du wirst erraten, weswegen ich dort war, Fanny? Ich wollte Miss Crawford um die ersten beiden Tänze bitten. Sie hat sie mir versprochen. Aber sie sagt, es soll das letzte Mal sein, dass sie je mit mir tanzen will. Ich denke mir, ich hoffe, ich bin mir sicher, dass sie es nicht ernst meint. Sie habe noch nie mit einem Geistlichen getanzt, sagt sie, und werde es auch nie tun. Dass die Umstände dich unglücklich machen, tut mir sehr leid. Heute soll ein Tag der Freude sein. So hat mein Onkel es gewollt. Oh ja, unbedingt. Und es wird ein Tag der Freude. Ich bin nur gerade ein wenig verstimmt. Ihr Betragen am heutigen Vormittag quält mich. Ich weiß, im Grunde ihres Herzens ist sie nicht weniger liebenswert und makellos als du. Sie denkt nicht böse, aber sie sagt Böses, aus schierem Mutwillen. Und auch wenn ich weiß, dass es mutwillig ist, trifft es mich ins Herz. So ist sie erzogen. Manchmal, Fanny, ich will es dir gestehen, scheint es mir mehr als nur ihr Betragen. Es scheint mir, als ob die Seele selbst davon befleckt ist. Du musst mir verzeihen, wenn ich es sage, aber überlege dir, wie du mit mir sprichst. Erzähle mir nicht jetzt etwas, das du später vielleicht bereust. Es mag eine Zeit kommen, wenn... Liebste Fanny, wie rücksichtsvoll du bist. Du bist der einzige Mensch auf Erden, dem ich je sagen würde, was ich hier sage. Wie oft haben wir von ihren kleinen Fehlern gesprochen? Ich habe jeden ernsthaften Gedanken an sie so gut wie aufgegeben. Aber ich müsste schon wirklich ein Dummkopf sein, wenn ich nicht, was immer auch aus mir werden mag, an deine Freundlichkeit und dein Mitgefühl ohne tiefsten Dank zurückdächte. Erzähl mir, was du auf dem Herzen hast. Aber das Auftauchen eines Hausmädchens machte ihre Unterhaltung ein Ende. Williams Glück kam ihr von neuem in den Sinn und schien ihr größer als zuvor. Und dann noch der Ball. Was für ein vergnüglicher Abend vor ihr lag. Jetzt plötzlich freute sie sich sehr. Und so machte sie sich also ans Ankleiden. Alles fügte sich. Und als sie sich wieder dem Halsschmuck zuwandte, schien ihr Glück vollkommen. Denn bei dem Versuch, Miss Crawfords Band durch die Öse des Kreuzes zu ziehen, stellte sich heraus, dass es nicht passte. Deshalb musste sie nun doch sein Kettchen nehmen. Und als sie Kette und Kreuz freudig miteinander verbunden hatte, die Geschenke, die sie an die beiden Menschen erinnerten, die ihrem Herzen am nächsten standen, als sie sie um den Hals gelegt, als sie gesehen und gefühlt hatte, wie viel von William und Edmund sie in sich trugen, da fiel ihr auch der Entschluss nicht schwer, dazu auch noch Miss Crawfords Halsband anzulegen. Jetzt fand sie, dass es richtig so war. Fanny, wie elegant du bist und wie außerordentlich hübsch. Ja, sie sieht gut aus. Schließlich habe ich ihr ja auch meine Zofe Chapman geschickt. Es ist doch kein Wunder, dass sie gut aussieht bei dem schönen Leben hier. Da hat sie allen Grund, gut auszusehen. Was wäre sie, wenn wir uns nicht um sie gekümmert hätten? Liebste Fanny, hast du einen Tanzpartner? Ja, Onkel. Es ist Mr. Crawford. Mr. Crawford. Sie werden mit Miss Price vorangehen und den Ball eröffnen. Es muss sein, meine Liebe. Du musst den Ball eröffnen. Für Fanny war es eher eine Ehre als ein Vergnügen. Jedenfalls der erste Tanz. Jung, hübsch und sanftmütig, wie sie war, gereichten ihr selbst die Ungeschicklichkeiten zum Vorteil und es gab kaum einen im Saal, der sie nicht mit Anerkennung ansah. Sie war attraktiv, sie war bescheiden, sie war Sir Thomas' Nichte und bald hieß es, Mr. Crawford bemühe sich um sie. Ja, sie sieht sehr gut aus. Chapman hat ihr beim Ankleiden geholfen. Ich habe ihr Chapman geschickt. Nicht, dass sie sich nicht gefreut hätte, dass Fanny Bewunderung fand, aber weitaus mehr beeindruckte sie ihr eigener großherziger Akt, ihr Chapman zu schicken. Und das ging ihr einfach nicht mehr aus dem Sinn. Vielleicht können Sie mir sagen, warum mein Bruder morgen nach London fährt. Er sagt, er habe geschäftlich dort zu tun, will mir aber nicht verraten, worum es geht. Es ist das erste Mal, dass er mich nicht ins Vertrauen zieht. Aber so ergeht es uns allen. Früher oder später werden wir von einer anderen verdrängt. Jetzt muss ich mich bei Ihnen erkundigen, wenn ich es wissen will. Verraten Sie es mir. Weswegen fährt Henry morgen dorthin? Darüber weiß ich nichts zu sagen. Dann muss ich annehmen, dass er nur um des Vergnügens willen fährt, ihren Bruder dorthin zu bringen und unterwegs von Ihnen zu reden. Sie war glücklich, immer wenn sie zu William hinüberblickte und sah, wie prächtig er sich amüsierte. Sie war glücklich, weil sie wusste, dass sie bewundert wurde. Und glücklich, weil sie die beiden Tänze mit Edmund immer noch vor sich hatte. Denn den ganzen Abend über war sie als Partnerin so gefragt, dass sie das Versprechen lange nicht einlösen konnte. Und auch als es schließlich soweit war, war sie glücklich. Allerdings nicht, weil Edmund so beschwingt gewesen wäre oder sie mit zärtlichen Galanterien beglückt hätte. Sein Geist war erschöpft. Und ihr Glück bestand darin, dass sie die Freundin war, bei der dieser Geist Ruhe finden konnte. Ich bin müde von all den Höflichkeiten. Den ganzen Abend über habe ich geredet und hatte dabei nichts zu sagen. Aber bei dir, Fanny, bei dir finde ich Frieden. Du erwartest nicht, dass ich mit dir rede. Wir wollen uns den Luxus des Schweigens gönnen. Und so tanzten sie ihre beiden Reihen in so ernstem Schweigen, dass bei den Betrachtern jeder Gedanke, Sir Thomas habe womöglich eine Ehefrau für seinen jüngeren Sohn großgezogen, verfliegen musste. Arme Fanny, wie früh sie schon nicht mehr kann. Dabei fängt der Spaß doch gerade erst richtig an. Ich hoffe doch, wir machen noch 2 Stunden weiter. Wieso bist du denn nur so schnell müde? So schnell? Mein guter Freund, es ist 3 Uhr. Und deine Schwester ist an solche Zeiten nicht gewöhnt. Dann sollst du morgen nicht zu meiner Abreise aufstehen, Fanny. Schlaf, solange du kannst. Und denke gar nicht an mich. Ach, William. Was? Sie wollte zu deinem Aufbruch aufstehen? Oh ja, Onkel. Ich will unbedingt aufstehen und mit ihm frühstücken. Schließlich ist es das letzte Mal. Unser letzter Morgen. Das lässt du besser sein. Um 9:30 muss er mit dem Frühstück fertig und auf dem Wege sein. Mr. Crawford, Sie holen ihn um 9:30 ab, nicht wahr? Ja. Um 9:30 werde ich da sein. Na dann. Statt morgen so zeitig alleine zu frühstücken, leisten Sie uns doch Gesellschaft. Ich werde auch da sein. Und die Bereitwilligkeit, mit der diese Einladung angenommen wurde, überzeugte Sir Thomas, dass die Vermutungen, die, wie er sich eingestehen musste, der wichtigste Anlass für den heutigen Ball gewesen waren, wohl begründet waren. Mr. Crawford war in Fanny verliebt. Wohlig malte er sich aus, wie es kommen würde. Der Ball war vorbei und bald auch das Frühstück. Ein letzter Kuss, dann war William fort. Mr. Crawford war, wie angekündigt, sehr zeitig erschienen und das Mahl war kurz und freundlich gewesen. Fanny gab sich ganz ihrem Kummer über die traurige Veränderung hin. Ihr gütiger Onkel überließ sie ungestört ihren Tränen und mochte sich ausmalen, dass die verlassenen Stühle der beiden jungen Männer zärtliche Gefühle in ihr weckten und dass die kalten Kotelettknochen und der Senf auf Williams Teller sich ihre Aufmerksamkeit mit den leeren Eierschalen auf dem von Mr. Crawford teilten. Sie saß da und weinte con amore, ganz wie ihr Onkel es sich vorgestellt hatte. Aber es waren ausschließlich geschwisterliche Gefühle, nichts anderes. Uns fehlen unsere beiden jungen Männer. Williams Aussichten auf eine Beförderung sind gut. Und es gibt keinen Grund, sich vorzustellen, dass er uns von nun an nicht häufiger besuchen kommt. Was Edmund angeht, so müssen wir allerdings lernen, ohne ihn auszukommen. Dies ist der letzte Winter, in dem er wie bisher zu uns gehört. Ja, aber ich wünschte, er ginge nicht fort. Alle verlassen uns, scheint mir. Ich wünschte, sie blieben zu Hause. Es ist für unsere beiden Töchter am besten, wenn Julia Maria nach London begleitet. Mein Lieber, ich habe nachgedacht. Und ich bin sehr froh, dass wir Fanny damals zu uns genommen haben. Denn jetzt, wo die anderen fort sind, haben wir den Nutzen davon. So ist es. Wir zeigen Fanny, wie sehr wir sie schätzen, indem wir sie in ihrem Beisein loben. Nun ist sie uns eine hochwillkommene Gefährtin. Da, wo wir einst gut zu ihr waren, ist sie nun unentbehrlich für uns. Und es ist ein Trost zu wissen, dass sie immer bei uns bleiben wird. Ich hoffe, sie wird uns nicht verlassen. Nicht, bis man sie in ein anderes Haus einlädt, in dem sie sich mit gutem Grund ein größeres Glück erhoffen kann, als wir ihr hier bei uns zu bieten haben. Und das ist nicht allzu wahrscheinlich, mein Lieber. Wer sollte sie schon einladen? Maria freut sich wahrscheinlich, wenn sie hin und wieder nach Southerton kommt, aber sie würde Fanny nie bitten, dort zu leben. Und ich bin sicher, es geht ihr hier besser. Und außerdem komme ich nicht ohne sie zurecht. Die Woche, die im Herrenhaus von Mansfield so ruhig und friedlich verlief, zeigte sich im Pfarrhaus von einer ganz anderen Seite. Fanny empfand Edmunds Abwesenheit, ihre Begründung und ihres Zwecks wegen, als Erleichterung. Für Mary war sie in jeder Hinsicht schmerzlich. Sie vermisste seine Gesellschaft jeden Tag, fast schon jede Stunde, und er fehlte ihr so sehr, dass sie bei dem Gedanken an den Zweck seiner Reise nichts als Ärger empfand. Just an diesem Abend kam Henry Crawford, so vergnügt wie eh und je, wenn nicht gar vergnügter, aus London zurück. Dass er sich nach wie vor weigerte, ihr den Grund für seine Reise zu verraten, steigerte ihre gute Laune. Tags zuvor hätte sie sich vielleicht noch geärgert, aber jetzt war seine Heimlichtuerei ein Anlass zur Heiterkeit. Zumal sie vermutete, dass er eine angenehme Überraschung für sie in petto hatte. Mein lieber Henry, wo um alles in der Welt bist du so lange gewesen? Ich habe Lady Bertram und Fanny Gesellschaft geleistet. 1,5 Stunden lang? Ja, Mary. Ich konnte mich nicht eher losreißen. Fanny sah so reizend aus. Wundert es dich sehr? Nein. Bestimmt ahnst du längst, dass ich fest entschlossen bin, Fanny Price zu heiraten. Ja, Mary. Nun bin ich doch noch ins Netz gegangen. Du weißt, wie leichtfertig alles begann. Aber damit ist es nun ein für alle Mal vorbei. Ich bin, schmeichle ich mir, auch in ihrer Gunst um einiges gestiegen. Glückliches, glückliches Mädchen. Was für eine gute Partie. Du bekommst eine süße kleine Frau. Ganz Dankbarkeit und Hingabe. Genau wie du es verdienst. Seit wann hast du ernsthafte Absichten? Der schöne Schmerz hat mich schier umschlungen. Ah, mein lieber Henry, deshalb warst du also in London. Das war die dringende Angelegenheit. Du wolltest mit dem Admiral sprechen, bevor du die Entscheidung fällst. Nein, aber wenn er Fanny erst einmal kennenlernt, dann wird er sie vergöttern. Sie ist genau die Richtige, um sämtliche Vorurteile eines solchen Mannes zu entkräften. Denn sie ist exakt die Art von Frau, die es nach der Überzeugung unseres Vaters nicht gibt. Bevor nicht alles ganz geregelt ist, so geregelt, dass niemand sich mehr einmischen kann, soll er nichts von der Sache erfahren. Nein, Mary, du irrst dich. Du weißt noch immer nicht, weswegen ich in London war. Weiß sie schon von ihrem Glück? Nein. Worauf wartest du noch? Auf... eigentlich nur auf eine gute Gelegenheit. Sie ist anders als ihre Cousinen. Aber ich glaube, ich werde sie nicht vergeblich bitten. Oh nein, ganz bestimmt nicht. Ich bin mir sicher, dass sie nicht ohne Liebe heiraten würde. Will sagen, wenn es auf der ganzen Welt ein Mädchen gibt, das sich nicht von Ehrgeiz leiten lässt, dann ist es vermutlich sie. Aber wenn du sie bittest, dich zu lieben, wird sie es nie übers Herz bringen, dir die Bitte abzuschlagen. Ich könnte ihr in allem und bedingungslos vertrauen. Je mehr ich darüber nachdenke, dein gemeiner Anschlag auf ihren Seelenfrieden erweist sich nun als kluger Einfall. Er wird euch beiden zum Vorteil sein. Es war schlecht. Sehr schlecht von mir gegenüber einem solchen Geschöpf. Aber da kannte ich sie noch nicht. Und sie soll keinen Grund haben, die Stunde zu beklagen, in der mir der Einfall kam. Ich werde sie sehr glücklich machen, Mary. Glücklicher, als sie selbst je gewesen ist und als sie es je bei anderen gesehen hat. Am nächsten Morgen war Henry Crawford wieder in Mansfield Park, und zwar zu früherer Stunde, als für einen gewöhnlichen Besuch üblich gewesen wäre. Ich werde sehen, wo Sir Thomas ist. Miss Fanny Price. Ich muss gestehen, ich bin zutiefst dankbar, Sie allein zu sprechen. Da ich weiß, wie Sie als Schwester empfinden, hätte ich es nur schwer ertragen, hätte jemand im Haus sogleich mit Ihnen die Nachricht erfahren, die ich Ihnen hier überbringe. Es ist entschieden, Ihr Bruder wird Lieutenant. Ja. Ich habe die unendliche Befriedigung, Ihnen zur Beförderung Ihres Bruders zu gratulieren. Hier sind die Briefe, die es mitteilen. Eben eingetroffen. Sie werden sie vielleicht sehen wollen. Von meiner eigenen Freude will ich nicht reden. So groß sie auch ist. Denn ich denke nur an die Ihre. Wer hat schon, vergleicht man es mit dem Ihren, ein Recht, sich zu freuen? Mit wie viel Ungeduld, wie viel Eifer und Begeisterung ich die Sache vorangetrieben habe, will ich gar nicht versuchen zu beschreiben. Wie tief enttäuscht, wie schmerzlich getroffen ich war, als ich sie während meines Aufenthalts in London nicht zum Abschluss bringen konnte. Dann ist all das also Ihr Werk? Mein Gott, wie freundlich, wie ungeheuer freundlich. Haben Sie wirklich, war es Ihr Wunsch? Verzeihen Sie, aber ich bin ganz durcheinander. Wie ist es gekommen? Ich bin vollkommen verwirrt. Und er sprach mit einer solchen Leidenschaft und mit so beredten Worten von seinem Plan, beteuerte so nachdrücklich sein innigstes Interesse, seine zweifachen Beweggründe, seine Hoffnungen und Wünsche, die sich nicht in Worte fassen ließen, dass Fanny seine Absichten nicht hätten verborgen bleiben können, wäre sie denn imstande gewesen, zuzuhören. Wie freundlich, wie überaus freundlich. Ach, Mr. Crawford, wir sind Ihnen unendlich dankbar. Mein lieber, lieber William. Ich muss zu meinem Onkel. Mein Onkel muss es so rasch wie möglich erfahren. Nein, Sie dürfen noch nicht gehen. Sie müssen mir noch 5 Minuten schenken. Sie haben in mir Gefühle geweckt, wie ich sie nie zuvor gekannt habe. Alles, was ich für William getan habe, ist meiner übermächtigen und beispiellosen Zuneigung zu Ihnen, Miss Fanny, entsprungen. Solange ihr Herz noch beim Gedanken an William vor Freude und Dankbarkeit jubilierte, konnte sie ihm nicht ernsthaft wegen einer Sache grollen, die nur sie selbst betraf. Und nachdem sie ihm 2-mal ihre Hand entzogen und 2-mal vergeblich versucht hatte, sich von ihm abzuwenden, stand sie auf. Nicht, Mr. Crawford, bitte nicht. Ich möchte Sie darum bitten. Gespräche wie dieses sind mir äußerst unangenehm. Ich muss jetzt gehen. Ich ertrage es nicht. Aber er redete immer weiter, schilderte ihr seine Gefühle, beschwor sie, sie zu erwidern und bot ihr schließlich mit so klaren Worten, dass selbst sie nicht missverstehen konnte, sich selbst, seine Hand, sein Vermögen an. All das solle ihr gehören. Er drängte auf eine Antwort. Nein, nein, Miss Fanny, nein. Ich bitte Sie. Das ist alles Unsinn. Quälen Sie mich nicht. Ich will nichts mehr davon hören. Nach dem Gefallen, den Sie William erwiesen haben, stehe ich tiefer in Ihrer Schuld, als sich in Worte fassen lässt. Aber ich will, ich kann, ich darf mir so etwas nicht anhören. Denken Sie nicht an mich. Aber Sie denken ja auch nicht an mich. Ich weiß, das hat alles nichts zu bedeuten. Sie hatte sich von ihm losgerissen. Und im selben Augenblick erklang die Stimme von Sir Thomas, der unterwegs zu dem Zimmer, in dem die beiden sich befanden, mit einem Dienstboten sprach. Mr. Crawford war eingeladen worden, noch am selben Abend ins Haus zurückzukehren und mit ihnen zu speisen. Das war eine äußerst unwillkommene Nachricht. Denn zwar mochte er nichts an dem Vorgefallenen finden, aber Fanny würde es in arge Verlegenheit bringen, wenn sie ihn binnen so kurzem wiedersah. Ich habe Ihnen einen Brief von meiner Schwester zu übergeben. Meine liebe Fanny, denn von nun an darf ich Sie allzeit so nennen, zur unendlichen Erleichterung einer Zunge, die das Miss Price schon seit mindestens 6 Wochen zum Stolpern gebracht hat. Ich kann meinen Bruder nicht gehen lassen, ohne ihm wenigstens ein paar Zeilen des Glückwunsches mitzugeben und sie meiner überglücklichen Zustimmung und Einwilligung zu versichern. Weiter so, meine liebe Fanny, und ohne Furcht. Nun können Sie ihm am heutigen Nachmittag Ihr schönstes Lächeln schenken und ihn mir noch glücklicher zurückschicken, als er von hier fortgeht. In Freundschaft, Mary Crawford. Die Freude hat dir wohl den Appetit verdorben. Fanny war ganz damit beschäftigt, zu überlegen, was Mr. und Miss Crawford im Schilde führten. Alles sprach dagegen, dass sie es ernst meinten. Alles mit Ausnahme seiner Worte und seines Betragens. Alles, was natürlich, wahrscheinlich und vernünftig war, sprach dagegen. Alle Gewohnheiten, die ganze Denkweise der beiden und ebenso ihr eigener Mangel an Wert. Alles war eher möglich als eine aufrecht gemeinte Werbung um sie oder die aufrechte Billigung einer solchen Werbung. Haben Sie denn nichts, was Sie an Mary schicken wollen? Keine Antwort auf Ihren Brief? Sie wird enttäuscht sein, wenn sie nichts von Ihnen bekommt. Bitte schreiben Sie ihr etwas. Und sei es auch nur eine einzige Zeile. Oh, aber natürlich. Ich schreibe ihr jetzt sofort. Ich bin Ihnen für Ihre freundlichen Glückwünsche sehr verbunden. Meine liebe Miss Crawford, soweit Sie meinen geliebten William betreffen. Der Rest Ihres Briefes hat gewiss nichts zu bedeuten. Ich bin aber in dergleichen Dingen so wenig bewandert, dass Sie mir hoffentlich verzeihen werden. Ich bin aber in dergleichen Dingen so wenig bewandert, dass Sie mir hoffentlich verzeihen werden, wenn ich darauf nicht weiter eingehe. Ich kenne Mr. Crawford so gut, als dass ich nicht auch seinen Umgangston verstünde. Wenn er mich seinerseits ebenso gut kennte, würde er sich, darf ich wohl sagen, anders benehmen. Sie täten mir einen großen Gefallen. Sie täten mir einen großen Gefallen, wenn Sie das Thema nie wieder aufbrächten. Mit Dank für die Ehre, die Sie mir mit Ihrem Schreiben erweisen, verbleibe ich, liebe Miss Crawford, die Sie mir mit Ihrem Schreiben erweisen, verbleibe ich. Sie dürfen nicht denken, dass ich Sie zur Eile mahnen will. Lassen Sie sich Zeit. Ich bitte Sie. Oh, ich danke Ihnen. Aber ich bin gleich fertig. So gut wie fertig. Nur noch einen Augenblick. Dann bin ich soweit. Wenn Sie so freundlich sein wollen, dies Miss Crawford zu übergeben. Mansfield Park von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Teil 2. Es sprachen Erzählerin Sophie Reuss, Fanny Price, Sina Martens, Sir Thomas Bertram, Felix von Manteuffel, Lady Bertram, Johanna Gasdorf, Mrs. Norris, Frauke Pohlmann, Tom Bertram, Sebastian Zimmler, Edmund Bertram, Timo Weißschnur, Maria Bertram, Lisa Hirdina, Julia Bertram, Luana Welis, Mary Crawford, Sandra Gerling, Henry Crawford,